Bäumen liegen zwei, du denkst, die träumen. Kommst du näher an die Rand, mach die Kleine dich noch an. Oh. Alle sind sie geile Tiere, nur vom Vögeln wird gequatscht. Alle sind sie geile Tiere, alle sind sie geile Tiere, nur vom Vögeln. Metzen. Lola hat so rote Haare. Dina ist der Superstar. Lola schreibt es mit den Kerzen. Diese Hatte stellt die Schmerzen an. Ich es gern mit Kerzen. Diese Hatte immer Schmerzen. Ach. In den Büschen hinter Bäumen liegen zwei. Du denkst, die träumen. Kommst du näher ran? Hinter Bäumen. Mach sie dich noch an. Die träumen. Kommst du an die Kleine ran? Mach sie dich noch an. Alle sind sie geile Tiere. Nur vom Vögel. Alle sind sie geile Tiere, nur vom Vögel wird gequatscht. Alle sind sie geile Tiere, nur vom Vögel wird gequatscht. Alle sind sie geile Tiere, nur vom Vögel wird gequatscht. Alle sind sie geile Tiere, nur vom Vögel wird gequatscht. Alle. Lola hat so rotes Haar, Lola ist der Superstar. Alle sind sie geile Tiere, nur vom Vögeln wird gequatscht. Alle sind sie geile Tiere, nur vom Vögeln wird gequatscht. Alle sind sie geile Tiere, nur vom Vögeln wird gequatscht. Alle sind sie geile Tiere, nur vom Vögeln wird gequatscht. Alle sind sie geile Tiere, nur vom Vögeln wird gequatscht.